Der schuggelt so nach rechts und dann schuggelt so nach links. Der Schuggel lassen Dude und ich Schuggel lassen Hinks. Aprikosen, Strumpfhosen, durchsichtig als Luftblasen. Schuggeln, Mustern, Schuggeln und dann ködern das ins Fahrdus. Ich sehe, ob es Traum mit der 8, das eben 3 Morsen. Seh es nicht allein, ein alter Sohn, der legt dort Rehhorn. Rümslorn, Mann, ich in sich Rümmhorn, ich feuch mal de Fußbaum, Kamin noch von Aflorn. Du bist ein Monster, kommst ein Helet Album überschrieben. Se wackel mit de Backen, ich muss erstmal bocken blieben. Kann ich Substorn und mir bückte Pete Horn. Das war dick, du Lootgorn, da kannst du mal von Hut gorn. Geil, die das so, ich interessier mich so für Ehrenabelpo. Kannst du den mal mitbringen, tun tanzen oder rümspringen? Kundi auch was für singen, du wagelst mit dem Pudding. Sonderkundig, die denn mit Titten, Kindöl in Rieben, Haxen, Tode, Band schieben, die mit Champagner anmiegen. Wir sind beide morsvoll, ich geb die noch in Maus vom Okido, geh die Maus voll mit Konfetti. Hans Paletti, und du gibst das Spaghetti. Woken ist den Daddy, Südi, du mockst mich fertig. Und du Sedi, dann gibst das Zigaretti. Sag mal, bist du noch Lady, Südi, du mockst mich fertig. Schuggel, duggel, duck, duck. Ich schuggel, du schuggelst, nee, war das Satz, mo. Wir schuggel durcheinander und wir schuggel den Oana. Ich seng mir Jimmers ran und wir schuggel gegen Nana. Papa Nana, wo haben wir Mama? Das ist der Hammer, da geht Knorra. Bad Jimmers Soda. Hummel, Hummel, Moss, Moss. Ich bin der Boss, Horst, du weißt, dass nicht Horst und ruhig war Dors. Shook, shook, sugar. Whoa, whoa, whoa, whoa.